zum Mund hin dich zusammenbricht. Stell dich nicht, wie du sagst. Morgen komm ich dir für uns ein besserer Tag. Sag mir nicht, wo du allein. Kannst ja doch nicht zu, dafür bist du zu klein. Wenn das ein jeder sagt, steht er nur vor seiner eigenen Tür und klagt. Hör auf dir leid zu tun und mach die Augen auf. Und lass die Dinge nicht so einfach ihren Lauf. Lass die Liebe wieder in dein Leben hinein. Wer dein Nachbar ist, soll auch dein Nächster sein. Siehst du nicht, wo hörst du nicht, wie die Welt um uns hin sich zusammenbricht. Und stell dich nicht so hin und sag, morgen komm bestimmt für uns ein besserer Tag. Ich frage, siehst du nicht, oh, hörst du nicht, wie die Welt um uns hin sich zusammenbricht. Stell dich doch nicht einfach hin und sag, morgen komm bestimmt für uns ein besserer Tag. Du lebst vergebens, wenn du stets an dich nur denkst, keinem anderen jemals seine Freude schenkst. Gib und du bekommst zurück mehr als du gibst. Du lernst die Menschen verstehen, nur dann, wenn du sie auch liebst. Siehst du nicht, wo hörst du nicht, wie die Welt um uns hin sich zusammenbricht. Wo stell dich nicht so hin und sag, morgen kommt bestimmt für uns ein besserer Tag. Höre doch, hab dich auf. Hab doch Mut, es liegt nur an uns, dann wird doch alles gut. Was wir tun, fällt zurück, auch auf unsere Kinder und die Rechte auf Glück. Trag nicht um, keine Last, sage frei heraus, was du zu sagen hast. Es geht uns alle an, dich und mich und jede Frau und jeden Mann. Oh, oh, oh. Siehst du nicht, oh, hörst du nicht, wie die Welt im Mund sind. Siehst du nicht, hörst du nicht. Alisa Gabay, die Startnummer 6.